WDR 5. Erlebte Geschichten. Konstantin Wecker kennt keine Schaffenspause. Selbst an seinem Geburtstag, am vergangenen Donnerstag, als er 70 Jahre alt wurde, verbrachte er den Abend mit seiner Band auf der Bühne. Wie gegenwärtig nahezu an allen Abenden, denn Wecker ist auf Tournee mit seinem Programm Poesie und Widerstand. Widerstand und Poesie, zwei Begrifflichkeiten, die sich durch Weckers Leben wie ein roter Faden ziehen. Der Sänger und Songschreiber gehört zu den profiliertesten Liedermachern der Republik, gerade auch wegen seiner eingänglichen und eindringlichen Texte. Und zugleich hat Wecker im Laufe seines Künstlerlebens immer wieder Protest angemeldet. Er war in der Friedensbewegung genauso aktiv, wie er sich gegen Atomenergie engagierte und sich reuig zurück auf die Bühne kämpfte, nachdem er wegen Drogenmissbrauch und Handel zu einer Bewährungsstrafe von fast 2 Jahren verurteilt worden war. Ja, München ist natürlich meine Heimat gewesen, meine örtliche Heimat. Übrigens interessanterweise wirklich hat die Isar sehr viel mit mir und mit meiner Kindheit und mit meinem ganzen Leben zu tun. Als kleiner Junge war ich ja, ich kann mich eigentlich nur erinnern an Sommer und an mein Baden in der Isar. Mit der Mama, die mich damals, das war sehr mutig, fand ich, Isaria Rapida, die reißende Isar, wie man zu Recht sagte, und die mich damals einfach als kleinen Dreijährigen nackig auf dem Rücken mitgenommen hat. Und da haben viele gesagt, das geht doch nicht, das ist viel zu gefährlich. Und das war schon toll. Also das war ein Zeichen des Mutes für sie. Und das hat viel in mir geprägt, weil das ist ja auch so ein bedingungsloses Vertrauen, das man da zu seiner Mutter hat und das auch die Mutter zum Kind zeigt. Ja. Und die seelische Heimat, die war bis zu meinem 20. Lebensjahr ganz bestimmt die italienische Oper. Und Mozart noch nicht. Mozart habe ich mich erst sehr viel später dann richtig gehend verliebt. Also heute ist es für mich das Nonplusultra der Musik. Und damals fand ich es gar nicht so toll, aber ich war mit Verdi, Puccini, mit Rossini bin ich groß geworden, mit Schubert-Liedern. Deswegen, weil mein Vater Opernsänger war. Und wie ich so schön manchmal auf der Bühne sage, er war nie berühmt und das hatte für mich den Vorteil, er war nicht auf den Bühnen der Welt zu Hause, sondern er war zu Hause. Und wir haben wirklich zu Hause Musik gemacht. Und ich habe als Knabe die ganzen Opernpartien, die Damenpartien habe ich gesungen. Gibt noch wunderschöne Tonbandaufnahmen davon. Traviata, ich war eine tolle Traviata, ich war eine Mimi. Ich habe mir damals Schellackplatten angehört von Tebaldi, Callas und habe einfach das Pathos der Damen übernommen. Und das hat man mir dann jahrelang bis heute vorgeworfen, dass ich viel zu pathetisch sei. Das kommt sicher von der Oper, von der italienischen Oper. Wobei ich mich dem Vorwurf immer gern gestellt habe, denn für mich ist Pathos Leidenschaft und Leidenschaft gehört zur Kunst. Und es gab da so eine Phase in den 70ern, da durfte man nicht leidenschaftlich auf der Bühne sein, da musste man seine Inhalte trocken rüberbringen und damit konnte ich nie so richtig was anfangen. Allein schon meine Art, Klavier zu spielen, ist auch eine eher pathetische Form des Klavierspiels. Ich betrachtete mich in dieser Zeit nie zuerst mal als politischen Sänger. Ich habe die Poesie über alles geliebt, das habe ich wiederum der Mama zu verdanken, also die Musik dem Vater. Die Poesie der Mama, die liebte Poesie über alles und hat einfach ihre Goethe-Gedichte immer irgendwie so vor sich hergesagt. Nicht pädagogisch, hat nicht versucht, mich damit zu belehren. Und ich fand es schön. Und sie hatte eine schöne, vortragende Stimme. Das war sehr musikalisch. Und ich fand den Rhythmus der Worte schön. Und man muss immer wieder bedenken, damals gab es in den Bibliotheken meiner Eltern, da gab es keine Kinderbücher in dem Sinne. Ich glaube, Strubelpeter und Max und Moritz. Und sonst habe ich mich halt, weil ich lesen wollte, mit 11, 10, 11, 12 Jahren, habe ich mich an den Büchern, die halt da rumstanden, gut getan und da waren sehr viele Gedichte eben auch, Gedichtbände. Und so habe ich sehr früh schon Gedichte lieben gelernt und habe dann selbst geschrieben mit 12, 13 meine ersten Versuche, sehr Eichendorff und Mörike nah. Also ebenso wie ich einer bin mit viel Pathos, bin ich auch immer ein Romantiker gewesen und auch geblieben bis heute. Und diese Leidenschaft zu den Gedichten, die hat mir auch eine ganz andere Welt eröffnet und eine eigene Welt. Also ich glaube, ich hätte meine Pubertät ohne Trakl nicht wirklich überstanden. Da lernte ich schon sehr früh etwas ganz Wichtiges, dass selbst wenn man sich mit seiner Meinung völlig getrennt von der Welt sieht, und das hat man als Pubertierender gern, dass man das Gefühl hat, alle anderen haben sowieso keine Ahnung oder alle anderen denken, man selbst sei blöd oder wie auch immer. Wenn man sich also getrennt sieht von allen anderen, ganz alleine fühlt, dann kann man sich in der Literatur wiederfinden in einigen Figuren. Ja? Und das ist natürlich wunderschön und gibt auch, ja, wir haben von Heimat gesprochen, das ist eine Heimat. Also waren auch die Gedichte für mich eine Heimat, die Poesie. Und heute, nachdem ich mich natürlich ein halbes Jahrhundert später intensiv immer wieder frage, warum bin ich der Poesie so treu geblieben? Ich glaube, dass ich heute in etwa weiß, was es war. Die Gedichte lehren einen, die Poesie lehrt einen, dass Worte nicht zu Ende interpretierbar sind. Dass man nicht einfach alles ausinterpretieren kann, dass jeder Mensch ein eigenes Universum mit eigenem Erleben hat und dass Worte eben nur Symbole sind. Als kleiner Junge wollte ich als freier Dichter leben. Ich habe da mal von einem Poeten gehört, der hätte so mehr oder weniger als Penner gelebt und hat seine Gedichte auf abgefahrene Straßenbahntickets geschrieben. Und das fand ich ganz spannend, fand ich ganz toll. Im Nachhinein muss ich das Ganze etwas unromantischer sehen. Ich glaube, ich hatte auch ein Problem mit meinem Gymnasium damals. Ich wollte nicht unbedingt so gerne in dieses allzu strenge Gymnasium gehen. Man darf nicht vergessen, ich bin 47 geboren. Da waren fast nur Nazis am Werk. Erst ein paar Jahre später kamen dann die ersten Referendare und dann wurde es ein bisschen frischer und etwas anders. Auch unsere Religionslehrer zum Beispiel, die Alten, waren auch noch richtige alte Nazis. Und erst später, als dann ein junger Referendar kam, der Rauber hieß der, und der hatte eine tolle Art, mit dem Religionsunterricht umzugehen. Und das fand ich sehr spannend. Das hat viel in mir geprägt, also dass ich da schon lernen konnte, dass Religion nicht unbedingt mit Kirche zusammenhängen muss. Meine Mutter war gläubig, ja, aber nie streng gläubig. Mein Vater ist immer Agnostiker gewesen. Und man hat mich, was man halt damals so hatte, ich habe halt meine Kommunion gemacht und Firmung, was man eben so tut, aber ich wurde nie gezwungen, sonntäglich zur Kirche zu gehen. Ab und zu habe ich es gemacht und ich habe mich auch sehr beschäftigt damit. Und ich muss sagen, ich bin ganz froh, durch diesen katholisch-bayerischen Druck, den man natürlich trotzdem als Kind damals gehabt hat, habe ich mich immer mit Gott beschäftigt, auch wenn ich ihn abgelehnt habe. Und ich habe ihn sehr lange und sehr heftig abgelehnt. Und diesen Gott würde ich auch heute ganz bestimmt noch ablehnen, den man mir damals vermitteln wollte. Trotzdem ist es immer eine Beschäftigung gewesen, die sich natürlich bis heute in meinem Leben unglaublich gewandelt hat, aber mein Leben auch durchzogen hat. Und das finde ich gut, weil ich kann heute zum Beispiel für mich ganz persönlich kann ich das Wort Gott verwenden. Es ist frei von kirchlichen Dogmen, aber es ist eben auch ein Symbol. Und daran merkt man doch am deutlichsten, wie gefährlich es ist, alles ausinterpretieren zu wollen. In dem Moment, wo die Leute sagen, ich weiß, was Gott will, ich weiß, wo Gott wohnt, ich weiß, welche Gesetze Gott erlassen hat, dadurch kommen diese unsäglichen, schrecklichen Kriege in der ganzen Menschheitsgeschichte. Und als 18-, 19-Jähriger, großer Rilke-Verehrer, habe ich immer gesagt, ich bin Atheist, aber mit dem Gott Rilkes habe ich kein Problem. Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe? Rilke hat so wunderschöne Gedichte geschrieben, ein Buch vom mönchischen Leben. Dieser Gott, der war für mich immer verstehbar. Bei Kindern ist es ja interessant. Ich bin ja ein später Vater und konnte deswegen auch schon, es glaube ich, die Kindheit meiner Kinder mehr genießen und mehr erleben und mehr bestaunen, als ich es vielleicht mit 30 gemacht hätte. Mit 30 war ich zu, ja, ich glaube, zu egozentrisch einfach. Da wäre das nicht so sehr eingedrungen in mich. Und also ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das als später Vater noch erleben durfte, diese Kindheit. Und interessant ist, dass einen die kleinen Kinder oft nach Gott fragen. Also mehr danach fragen, als man ihnen es erzählen würde. Ich habe nie versucht, meine Kinder in irgendeiner Weise religiös zu dogmatisieren. Aber es war immer schön, ihnen zuzuhören, ihre Fragen anzuhören und sich dann auf die Fragen auch einzulassen. Also ich habe einmal einen großen Fehler gemacht und also das war sowas von dumm und sage dann wahrhaftig diesen Satz, den ich in der Schule auch immer gehört habe, ja, der liebe Gott, der sieht alles. Eine Katastrophe. Und dann kommt der Kleine eine Stunde später völlig bedrückt und sagt so, mein Papa sieht ja auch, wenn ich Schokolade heimlich esse oder so irgendwas. Da habe ich furchtbar geschämt für diesen saudummen Satz, der ja nichts anderes ist als ein pädagogisches Mittel, um Kindern zu sagen, seid schön anständig. Ich habe dann versucht, das wieder gerade zu biegen. Es ist mir, wenn ich so meine Buben jetzt so im stolzen Alter mit 17 und 20 sehe, ist es mir, glaube ich, gelungen. Ich konnte es gerade picken wieder. Ich habe, glaube ich, nur wegen meiner Kinder damals angenommen, das Angebot von Christian Berg für mein erstes Kindermusical, also das erste Kindermusical zu schreiben. Jim Knopf war das. Und Jim Knopf kannte ich, weil das hatte ich den Kindern vorgelesen. Und meine Kinder waren klein. Dann habe ich sie mitgenommen, genau den Valentin habe ich mitgenommen zu einer Aufführung von Christian Berg. Und dann habe ich gesehen, wie der mit großen Augen da sitzt und wie er sich freut. Da habe ich mir gedacht, na klar, dann mache ich da mit und komponiere da mal auf die Texte von Christian Berg in dieses Jim Knopf-Musical. Wurde ja ein Riesenerfolg, das Jim Knopf. Dann auch die Wilde 13 in der Nachfolge. Und die ganzen weiteren Musicals, die ich mit dem Christian Berg gemacht habe, waren natürlich meine Kinder in der Premiere dabei. Und dann bei uns zu Hause steht ein Flügel, also jedes Kind konnte spielen, auch Unterricht haben. Dann haben wir es mal mit Geige probiert, das war nicht so ihr Ding. Und beide sind sehr musikinteressiert, aber haben nicht diesen inneren Drang gehabt, Musiker zu werden. Ja. Natürlich wäre ich ein sehr strenger Vater in dem Punkt gewesen und hätte sie meinetwegen zum Klavier hingeprügelt, dann wäre vielleicht, also jetzt in Anführungszeichen, dann wäre vielleicht da auch ein Musiker rausgekommen. Ich habe mir das ganz lange überlegt. Ich selbst wollte, als ich klein war, da stand das Klavier und ich wollte immer an dieses Klavier. Und ich habe mir gesagt, wenn eines meiner Kinder jemals das Gefühl hat, es muss dauernd, dann, klar, steht ihm alles offen. Aber ich möchte nicht zu einem Vater werden, der ein Kind zwingt zu Musik machen. Ich habe in meinem Lied über meine Kinder ganz deutlich geschrieben, ich wollte euch nie erziehen. Erziehen zu was? Zum Ehrgeiz, zur Gier, zum Chef im richtigen Lager. Ihr wisst es, ich habe ein großes Herz für Träumer und Versager. Und da war mir klar, dass ich wirklich nie erziehen wollte. Ich mag das Wort Erziehung auch schon gar nicht. Man kann natürlich, wenn man so anti-autoritär ist, wie wir beide, meine Frau und ich, das ist bitte nicht zu verwechseln mit laissez-faire, was es mal auch gab in den 70er Jahren. Das heißt, die Kinder alles tun lassen, was sie wollen. Natürlich lässt man den Vierjährigen nicht auf die Straße laufen. Und es gibt vieles, wo wir auch natürlich einschränkend waren, bei kleinen Kindern gar keine Frage. Aber anti-autoritär heißt in erster Linie, die Kinder skeptisch gegenüber jeder Autorität zu machen. Das finde ich wahnsinnig wichtig, dass man nicht blind irgendeinem Führer einen Gehorsam verspricht. Und meine Angst war, wenn sie dann größer werden und gegen mich rebellieren, dass sie vielleicht aus Trotz zum Militär gehen oder so irgendwas. Das ist mir Gott sei Dank erspart geblieben. Sie sind großartig, die beiden Buben. Der Tamino ist mit meiner Frau zusammen in Lesbos gewesen, hat dort immerhin seine Ferien geopfert, um dort in der Flüchtlingshilfe tätig zu sein. Und das hat ihn geprägt und wird ihn für sein Leben prägen, bin ich überzeugt. Die Versuche, durch Drogen was Besonderes zu erleben, die können auch ein Ausdruck einer spirituellen Suche sein. Das ist keine Frage. Vielleicht war es das auch ganz am Anfang in manchen Fällen. Obwohl ich mich sehr gut erinnern kann, also mein Einstieg in mein Drogenleben mit der ersten Nase Kokain, das war bestimmt durch Gottfried Benn. Ich habe sehr spät angefangen, Gott sei Dank, muss ich sagen, erst mit 30. Und ich habe 10 Jahre lang das Gedicht von Benn im Kopf gehabt. O Nacht, ich nahm schon Kokain und Blutverteilung ist im Gange. Ich weiß, ich kann es nicht mehr ganz wörtlich zitieren, im Überschwange noch einmal vorm Vergängnis fliehen. Ein unglaubliches Gedicht. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich das gelesen habe als junger Mann, habe ich gedacht, das Kokain muss irgendwann einmal her, das muss ich mal ausprobieren. Und also ich sage das natürlich etwas witzelnd, dass er schuld ist. Er ist natürlich nicht schuld. Schuld ist man immer nur selbst an solchen Sachen. Aber er war ein, ja, es war ein Antörner für mich. Und ich würde heute sagen, ich hätte mir viele sparen können. Und auch sollen. Aber es ist so, ich bereue nicht die Experimente damit. Aber diese immer wieder Aufgüsse von etwas, was man eigentlich schon erlebt hat. Und dann nochmal, und das nennt man halt dann Sucht. Ja. Man versucht immer wieder eigentlich das erste Erlebnis nochmal zu bekommen und es klappt nie so wirklich. Es klappt über 20, 30 Jahre nicht. Und ich glaube, da hätte ich mir und auch dadurch anderen Menschen viel ersparen können. Also es bleibt mir im Alter jetzt nicht die Einsicht erspart zu sagen, da ist einiges schiefgelaufen und habe auch natürlich in der Zeit einige Menschen verletzt. Ich glaube, das Ende habe ich fast unbewusst provoziert. Ich bin am Schluss, also die letzten Jahre, war ich ja nun wirklich schwersüchtig vor meiner Verhaftung. Und vorher ging das immer wieder. Ich habe dann wieder Sport gemacht und ein halbes Jahr aufgehört und so. Also es war nicht so dramatisch. Aber dann wurde es wirklich dramatisch und ich habe unbewusst etwas herbeigeführt, was dann auch passiert ist. Ich bin so offen damit umgegangen, dass man mich irgendwann verhaften musste. Es war gar nicht anders möglich. Und dann habe ich auch noch den Roman geschrieben, meinen ersten Roman Uferlos. Ich habe es Roman genannt, habe auch dann vor der Staatsanwaltschaft natürlich gesagt, es ist ein Roman, aber es war natürlich eine Autobiografie. Und das wusste auch die Staatsanwaltschaft und das wussten die Richter. Und ich denke mal, wenn ich nicht verhaftet worden wäre, 1995, hätte ich vielleicht noch ein paar Wochen zu leben gehabt. Zuerst mal musste ich natürlich sehen, denn eines war klar, ich wollte wirklich in der kurzen Zeit, die ich im Gefängnis war, ich war ja nur ein paar Wochen in Untersuchungshaft und habe es dann geschafft, mit der Revision eben doch nicht für 2 Jahre eingesperrt zu werden. Und mir war klar, schon im Gefängnis war mir klar, dass es die Chance ist, um aufzuhören. Und dann passiert etwas, was jedem Süchtigen passiert, wenn er mit seiner Substanz aufhört. Dann war es zuerst mal kaum möglich, wieder Glücksgefühle zu empfinden. Denn man hat sich die ja alle exogen verschafft, mehr oder weniger. Und der Körper muss das wieder lernen, dass man das ohne äußere Mittel hinbekommt. Nun hatte ich aber, und das muss ich immer wieder sagen, ich bin ja so dankbar. Je älter ich werde, umso dankbarer werde ich für alles, was mir geschenkt wurde. Was war das für ein Glück? Ich kam aus dem Gefängnis raus, ich hatte eine wunderbare, mich liebende Frau. Ich hatte Eltern, die zu mir standen, die mich nicht verdammt haben. Ich hatte Freunde, die zu mir standen. Ich war aufgehoben. Ich wurde zwar von der Presse und von den Medien fertig gemacht, aber was soll's. Da hatte ich auch ein großes Glück. Ich durfte natürlich mit wahnsinnig großartigen Musikern zusammenspielen. Als ich mich zum Beispiel entschieden habe, jetzt mal, weil ich eigentlich kein Jazzer bin, mich aber trotzdem ein bisschen mehr mit dem Jazz zu beschäftigen, hatte ich das Glück dann gleich mit den tollsten Leuten, wie Herwoldsheimer, der meine CD dann auch produziert hat, mit Charlie Mariano, diesem göttlichen Saxophonisten, leider schon gestorben. Also mit großartigen Menschen zusammenzuspielen und ich konnte natürlich sehr viel lernen von denen. Ja. Und dann hatte ich natürlich dieses großartige Glück, mit so fantastischen Kolleginnen zu arbeiten wie John Baez und Mercedes Sosa. John Baez habe ich kennengelernt, das war in den 80ern, Anfang der 80er. Und da spielte ich im Vorprogramm auf einer Open-Air-Bühne. Und die Joni war natürlich der Hauptstar des Abends. Und erstaunlicherweise war sie aber schon da, als das Konzert begann, also mit den Vorgruppen, und hat wohl dann meinen Willi gehört. Willi, bayerisch, also selbst für einen Ausländer, der ein bisschen Deutsch versteht, eigentlich nicht zu verstehen. Und sie kam, nachdem nach meinem Auftritt zu mir, habe mich umarmt und hat gesagt, sie hat kein Wort verstanden, aber sie weiß genau, wovon ich gesungen habe. Und ab dem Moment waren wir eigentlich befreundet. Also wir haben gespürt, dass wir uns wirklich sehr gern mögen. Und es war von ihr natürlich eine großartige Geste, einen unbekannten deutschen Sänger so aufzunehmen und anzunehmen. Und dann haben wir ein paar Konzerte miteinander gemacht. Und dann kam eben nochmal die Idee von dem großartigen Fritz Rau, dem Veranstalter, uns noch mit der Mercedes Sosa zusammenzubringen. Three Voices hieß dieses Programm. Eine Tournee, die ich nie vergessen werde. Es ging mir nicht besonders gut in der Zeit. Also auf der Bühne schon, aber sonst hatte ich ein paar Probleme. Und ich habe mich ab und zu von der Mercedes Sosa in den Arm nehmen lassen. Wir haben nicht viel geredet, sie sprach Spanisch, ich Italienisch, da kam ein bisschen klar, aber sonst, was mussten wir auch viel reden. Und wenn Mercedes Sosa einen umarmt hat, das war unglaublich, das war wie wenn Mutter Erde einen umarmt. Ich glaube, dass das vielleicht nur südamerikanische Frauen so können, ich habe keine Ahnung, aber es war ein unglaubliches Gefühl. Ich war dann wirklich aufgehoben. Ja, ich bezeichne den Joe Barnickel gerne als meinen Lebensgefährten, meinen musikalischen Lebensgefährten, das ist er sicherlich. Wir sind jetzt über ein Vierteljahrhundert zusammen. Er ist ein unglaublich guter Pianist. Ich habe ihn noch nie erwischt bei irgendwas, was er nicht könnte am Klavier. Vor allem versteht er mich sehr gut. Also er mag nicht nur meine Texte, er versteht sie auch so sehr, dass er merkt, wie man sie auch umsetzen muss. Also Musiker haben natürlich auch eine gewisse Eitelkeit, verständlicherweise haben wir alle. Und man braucht ein besonderes Feingefühl, um dann auch wirklich im entscheidenden Moment einen Text zu begleiten. Und es war immer so, dass ich meine Texte vertont habe. Ich habe nie vorher die Musik gemacht, sondern es war immer zuerst das Gedicht da. Und dieses Gedicht wurde dann vertont. Ich kann ja doch auch ein Lied wie Hexen einmal eins, dem kann ich ja nicht den gleichen musikalischen Duktus geben wie einem Liebeslied. Ja? Und da Musiker gefunden zu haben, und da ist der Jo natürlich wirklich mein längster Begleiter, das ist schon auch ein großes Glück. Und seit ein paar Jahren spiele ich ja mit Fanny Kammerlander, mit dieser grandiosen Cellistin, die auch so einfühlsam ist und eben auch gegenüber der Poesie sehr einfühlsam. Und jetzt haben wir bei unserer letzten CD-Aufnahme, das waren 10 wahnsinnig bereichernde Tage. Ich glaube für uns alle und für mich in erster Linie dadurch, dass ich gemerkt habe, was für ein Glück jetzt nach so vielen Jahrzehnten des Musizierens mit Leuten spielen zu können, die einem eine solche Heimat sind. Wir sind wieder bei dem Begriff der Heimat. Ja, ich habe die Heimat immer sehr gern vom Örtlichen abgegrenzt. Es gibt auch eine örtliche Heimat, keine Frage. Es gibt eine sprachliche, das Bayerische ist eindeutig eine Heimat für mich, keine Frage. Aber Heimat kann so viel anderes sein. Und eines war Heimat für mich nie, Nation. Ein reuiger Sünder, der Liedermacher Konstantin Wecker, der gerade 70 Jahre alt geworden ist. Für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten hat ihn Ingrid von Saldern getroffen. Klaus Peimann, der streitbare Theaterregisseur und ewige Grandler, wird in wenigen Tagen 80 Jahre alt. Seine erlebten Geschichten an verschiedenen Bühnen können Sie morgen, am Pfingstmontag, hören um 18.05 Uhr und um 22.30 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.